Das Herz. Der Herzschlag ist ein weitgehend autonomes Geschehen, das ohne ein bestimmtes Training, zum Beispiel Biofeedback, dem willentlichen Zugriff entzogen ist. Dieser sinusförmige Rhythmus ist Ausdruck einer strengen Norm im Körper. Der Herzrhythmus ähnelt dem Atemrhythmus, wobei letzterer dem willkürlichen Zugriff wesentlich näher steht. Der Herzschlag ist ein streng geordneter, harmonischer Rhythmus. Wenn bei den sogenannten Rhythmusstörungen das Herz plötzlich stolpert oder rast, zeigt sich darin ein Einbruch in die Ordnung bzw. eine Entgleisung aus dem normativen Gleichmaß. Betrachten wir die vielen Redewendungen, in denen das Herz vorkommt, dann sehen wir, dass es immer mit emotionalen Situationen in Verbindung steht. Eine Emotion ist etwas, was der Mensch aus sich herausbringt, ist eine Bewegung aus dem Inneren des Menschen nach außen. Lateinisch emovere, aus sich herausbewegen. Man sagt, das Herz hüpft mir vor Freude, das Herz fällt mir vor Schreck in die Hose. Das Herz zerspringt vor Freude, springt aus der Brust, schlägt bis zum Hals. Es liegt mir etwas auf dem Herzen oder am Herzen. Es geht mir etwas zu Herzen oder man nimmt sich etwas zu Herzen. Fehlt bei einem Menschen dieser vom Verstand unabhängige emotionale Bereich, dann wirkt er auf uns herzlos. Begegnen sich zwei Liebende, so sagt man, ihre Herzen finden zueinander. In all diesen Formulierungen ist das Herz ein Symbol für ein Zentrum im Menschen, das nicht vom Intellekt und nicht vom Willen gesteuert ist. Es ist aber nicht nur ein Zentrum, sondern das Zentrum des Körpers. Es liegt annähernd in dessen Mitte, nur ein wenig nach links zur Gefühlsseite hin verschoben, was der rechten Gehirnhemisphäre entspricht. So liegt es genau dort, wo man hindeutet, wenn man auf sich selbst zeigen will. Das Gefühl und, noch weitergehend, die Liebe sind eng mit dem Herzen verbunden, wie uns schon die vielen Redewendungen zeigen. Man hat ein Herz für Kinder, wenn man sie mag. Wenn man jemanden in sein Herz schließt, macht man sich auf für ihn und lässt ihn herein. Man ist dann ein weitherziger Mensch, einer, der sich und damit sein Herz öffnen kann, der aufgeschlossen ist. Ihm gegenüber steht der verschlossene, engherzige Mensch, der nicht auf sein Herz hört, keine herzlichen Gefühle kennt, eher kaltherzig ist. Er würde niemals sein Herz verschenken, denn dann müsste er sich selbst verschenken. Ganz im Gegenteil, passt er auf, dass er nicht etwa sein Herz verliert. Deshalb macht er alles lieber nur halbherzig. Der weichherzige Mensch auf der anderen Seite riskiert es, einen anderen von ganzem Herzen, grenzenlos und unendlich zu lieben. Diese Gefühle weisen tendenziell aus der Polarität hinaus, die für alles Grenzen und ein Ende braucht. Beide Möglichkeiten finden wir im Herzen symbolisiert. Unser anatomisches Herz ist durch die Herzscheidewand gespalten, wie auch schon der Herzschlag ein Zweiklang ist. Denn mit der Geburt und mit dem Eintritt in die Polarität des ersten Atemzuges schließt sich reflektorisch die Herzscheidewand und aus der einen großen Kammer und dem einen Kreislauf werden plötzlich zwei, was vom Neugeborenen auch häufig mit Verzweiflung erlebt wird. Andererseits geht das Symbol des Herzens, so wie jedes Kind es spontan malen würde, in seiner Signatur weiter, münden doch hier die beiden runden Kammern in die eine Spitze. Aus der Zweiheit wächst das eine. Und so ist uns das Herz auch Symbol der Liebe und der Einheit. Das meinen wir, wenn wir sagen, eine Mutter trage ein Kind unter dem Herzen. Anatomisch wäre dieser Ausdruck sinnlos. Hier dient das Herz als Symbol für das Zentrum der Liebe. Und da macht es auch nichts, dass es anatomisch in der oberen Körperhälfte liegt, während das Kind weiter unten heranwächst. Man könnte auch sagen, der Mensch habe zwei Zentren, ein oberes und ein unteres, Kopf und Herz, Verstand und Gefühl. Von einem ganzen Menschen erwarten wir, dass beide Funktionen vorhanden und in einem harmonischen Gleichgewicht sind. Der reine Verstandesmensch wirkt einseitig und kalt. Der Mensch, der nur aus dem Gefühl lebt, wirkt auf uns häufig etwas unklar und ungeordnet. Erst wenn beide Funktionen sich gegenseitig ergänzen und bereichern, wirkt ein Mensch auf uns rund. Die vielen Formulierungen, in denen das Herz angesprochen wird, zeigen uns, dass das, was das Herz aus seinem gewohnten und maßvollen Takt herausbringt, immer eine Emotion ist. Sei es der Schreck, der das Herz zum Rasen oder zum Stillstand bringt, sei es die Freude oder die Liebe, welche den Herzschlag dermaßen beschleunigen, dass man sein Herz bis zum Halse schlagen hört und spürt. Bei den Rhythmusstörungen des Herzens geschieht das Gleiche. Lediglich die entsprechende Emotion ist nicht zu sehen. Allein hier liegt das Problem. Die Rhythmusstörungen überfallen die Menschen, die sich nicht von irgendwelchen Emotionen aus ihrem normativen Gleichmaß reißen lassen. Nun spielt das Herz verrückt, weil der Mensch sich nicht traut, sich einmal von den Emotionen verrücken zu lassen. Er hält sich an seinen Verstand und an die Norm und ist nicht bereit, sich durch Gefühle und Emotionen aus seinem Trott reißen zu lassen. Er will das harmonische Gleichmaß des Lebens nicht durch emotionale Einbrüche beunruhigen lassen. Doch in solchen Fällen somatisiert sich die Emotion und das Herz beginnt, ihn zu beunruhigen. Der Herzschlag entgleist und zwingt dadurch den Menschen buchstäblich wieder, auf sein Herz zu hören. Normalerweise nehmen wir unseren Herzschlag nicht wahr. Wir hören und spüren ihn erst unter dem Eindruck einer Emotion oder im Krankheitsgeschehen. Unser Herzschlag kommt uns erst zu Bewusstsein, wenn uns etwas erregt oder wenn sich etwas verändert. Hier haben wir den Hauptschlüssel zum Verständnis aller Herzsymptome gefunden. Herzsymptome zwingen den Menschen wieder, auf sein Herz zu hören. Herzkranke sind Menschen, die nur auf ihren Kopf hören wollen und in deren Leben das Herz zu kurz kommt. Besonders deutlich wird dieses Geschehen beim Herzphobiker. Unter Herzphobie oder Herzneurose versteht man eine somatisch nicht begründete Angst um das eigene Herzgeschehen, was zu einer krankhaft übertriebenen Beobachtung des Herzens führt. Die Angst vor einem Herzschlag ist beim Herzneurotiker so groß, dass er bereit ist, dafür sein ganzes Leben umzugestalten. Wenn wir dieses Verhalten symbolisch betrachten, sehen wir wieder einmal, mit welch grandioser Weisheit und Ironie Krankheit arbeitet. Der Herzphobiker wird gezwungen, ständig sein Herz zu beobachten und sein Leben ganz den Bedürfnissen seines Herzens unterzuordnen. Dabei hat er aber vor seinem Herzen so viel Angst, nämlich die in Wirklichkeit sehr berechtigte Angst, dass sein Herz eines Tages stillsteht und er herzlos würde. Die Herzphobie zwingt ihn, das Herz wieder in die Mitte seines Bewusstseins zu rücken. Wer könnte da nicht herzhaft lachen? Was sich beim Herzneurotiker noch in der Psyche abspielt, ist bei der Angina pectoris bereits weit in die Körperlichkeit abgesunken. Die zuleitenden Gefäße sind verhärtet und eng geworden, sodass das Herz nicht mehr genügend Nährstoffe bekommt. Es gibt hier nicht viel zu deuten, denn jeder weiß, was man sich unter einem verhärteten Herzen und unter einem versteinerten Herzen vorzustellen hat. Angina heißt wörtlich Enge. Und Angina pectoris demnach Engherzigkeit. Während der Herzneurotiker diese Enge noch direkt als Angst erlebt, hat sich bei der Angina pectoris diese Enge konkret manifestiert. Eine originelle Symbolik zeigt hier die schulmedizinische Therapie. Man gibt dem Herzkranken in Notfällen Nitroglycerinkapseln, zum Beispiel Nitrolingual, also Sprengstoff. Damit sprengt man die Enge, um im Leben des Kranken dem Herzen wieder Raum zu verschaffen. Die Herzkranken haben Angst um ihr Herz. Mit Recht. Doch so mancher versteht die Aufforderung dennoch nicht. Wenn die Angst vor dem Gefühl so groß geworden ist, dass man nur noch der absoluten Norm vertraut, lässt man sich einen Herzschrittmacher einbauen. So wird der lebendige Rhythmus durch einen Taktgeber ersetzt. Takt verhält sich zu Rhythmus wie tot zu lebendig. Was bisher das Gefühl machte, übernimmt nun eine Maschine. Man verliert zwar die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Herzrhythmus, doch dafür drohen auch nicht mehr die Sprünge eines lebendigen Herzens. Wer ein enges Herz hat, ist Opfer seiner Ich-Kräfte und seiner Machtwünsche geworden. Jeder weiß, dass Bluthochdruck eine günstige Voraussetzung für einen Herzinfarkt darstellt. Wir sahen bereits, dass der Hypertoniker ein Mensch ist, der Aggressionen hat, die er aber durch Selbstbeherrschung zurückhält. Dieser Stau von aggressiver Energie entlädt sich beim Herzinfarkt. Es zerreißt ihm das Herz. Der Herzschlag ist die Summe aller nicht ausgeteilten Schläge. Im Herzinfarkt kann der Mensch eindrucksvoll die uralte Weisheit erleben, dass die Überbewertung der Ich-Kräfte und die Dominanz des Wollens uns vom Fluss des Lebendigen abschneidet. Nur ein hartes Herz kann brechen.